Die posthum veröffentlichten Tagebücher Viktor Klemperers aus den Jahren 1933 bis 1945 machten ihn zu einem der wichtigsten Chronisten der NS-Zeit. Jetzt sind aus seinem Nachlass Beiträge erschienen, die er als Journalist Anfang 1919 in München für die Leipziger Neuesten Nachrichten verfasste. Die Artikel zeichnete er mit AB, ein Kürzel für Anti-Bavaricus. Klemperer betrachtete die Revolutionswirren in der bayerischen Metropole mit dem distanzierten, mitunter ironischen Blick des Preußen und lieferte atmosphärisch dichte Momentaufnahmen. Ein zartes, winziges, gebrechliches, gebeugtes Männchen, porträtiert Klemperer den bayerischen Ministerpräsidenten Kurt Eisner. Dem kahlen Schädel fehlen imposante Maße. Das Haar hängt schmutzig grau in den Nacken. Der rötliche Vollbart wechselt ins schmutzig-graue hinüber. Die schweren Augen sehen trübgrau durch Brillengläser. Nichts Geniales, nichts Ehrwürdiges, nichts Heroisches ist an der ganzen Gestalt zu entdecken. Ein mittelmäßiger, verbrauchter Mensch. Klemperer machte kein Hehl daraus, dass solche Anführer kaum dazu taugten, der Münchner Räterepublik eine dauerhafte Existenz zu bescheren. Der Titel Revolutionstagebuch für die Berichte Viktor Klemperers ist freilich irreführend. Denn tatsächlich handelt es sich um eine Mischung von zeitgenössischen Artikeln aus dem Jahr 1919 und nachträglich verfassten Erinnerungen aus dem Jahr 1942. Dies führt bisweilen zu Überschneidungen und Wiederholungen. Der unmittelbare Blick des Zeitungskorrespondenten kontrastiert mit der analytischen Rückschau gut zwei Jahrzehnte später, als der von den Nazis verfolgte Jude um sein Leben fürchten musste. Wenn der begeisterte Redner von den landfremden Elementen sprach, vor denen das Vaterland in Zukunft geschützt werden müsse, dann fürchtete ich immer, er werde statt landfremder Elemente Saujuden sagen. Als Augenzeuge des Jahres 1919 spart der Journalist Viktor Klemperer nicht mit deftigen Urteilen. Er bekennt, dass Max Levin, Mitbegründer der Münchner KPD, sofort den widerwärtigsten Eindruck auf ihn machte. Er schreibt von der Lächerlichkeit der Räterepublik und dem politischen Dilettantismus der Münchner Schwärmer- und Bohemnaturen. Vom Februar bis zum Mai 1919 kommt München vor allem nicht aus der Tragikomik heraus. Alles ist jämmerlich und alles ist blutig. Man möchte immer weinen und lachen in einem. Als preußische Regierungstruppen der Räterepublik den Todesstoß versetzten und unter Infanteriefeuer in die Stadt einmarschierten, drängte sich das Publikum aus sicherer Entfernung an den Ecken, häufig das Opernglas in der Hand, wie Klemperer süffisant anmerkt. München sei eben keine Industriestadt, lautet sein Fazit. Anders dagegen Berlin, damals die bedeutendste Industriestadt Europas, Zentrum der organisierten Arbeiterbewegung. In der deutschen Hauptstadt hatte die Revolution eine ganz andere Massenbasis als im beschaulichen München. Mit der Rolle der Rätebewegung in Berlin der Jahre 1919 und 20 befasst sich der Historiker Axel Weipert in seinem Buch über die Zweite Revolution. Im Unterschied zu Klemperers feuilletonistischem Revolutionstagebuch legt Weipert eine wissenschaftlich-historische Studie vor. Basierend auf einer Dissertation ist die Darstellung entsprechend nüchtern ausgefallen. Doch vor dem Hintergrund der bayerischen Revolutionsphase, wie sie Klemperer schildert, werden die Unterschiede zu den Berliner Massenprotesten umso deutlicher. Eindrücklich beschreibt Weipert den Generalstreik gegen den von Rechtsradikalen inszenierten Kapp-Lüttwitz-Putsch im März 1920. Am Sonntag lag der gesamte Verkehr still. Es fuhren weder Straßenbahnen noch Züge oder Hochbahnen. Auch die Gastronomiebetriebe, Theater und Kinos schlossen. Es gab weder fließendes Wasser noch Strom oder Gas. Kapp diktierte seine Anweisungen bei Kerzenlicht. Am Montag kam schließlich das gesamte Wirtschaftsleben zum Erliegen. Wenige Tage später hatte der größte Streik in der deutschen Geschichte den konterrevolutionären Spuk beendet. Die Berliner Arbeiter- und Betriebsräte hatten bewiesen, welche Kräfte ein geschlossenes Vorgehen der Arbeiterbewegung freisetzen konnte. Wie fragil ihre Macht aber auch war, hatte ein Ereignis zwei Monate zuvor gezeigt. Gegen die geplante Verabschiedung des Betriebsratsgesetzes in der Nationalversammlung formierte sich Widerstand von links. KPD, USPD und radikale Arbeitervertreter kritisierten das Gesetz als völlig unzureichend und forderten die volle Kontrolle in den Fabriken durch revolutionäre Betriebsräte. Für den 13. Januar 1920 riefen sie zu einer Protestkundgebung vor dem Reichstag auf. Mittags stellten alle größeren Fabriken die Arbeit ein. Rund 100.000 Menschen versammelten sich vor dem Gebäude. Es kam zu Handgreiflichkeiten zwischen Polizisten und Demonstranten. Die Polizei schoss mit Karabinern und Maschinengewehren. Zudem warf sie Handgranaten in die Menge. Sofort bei Einsetzen des Beschusses brach unter den Demonstranten Panik aus. Die Menschen flüchteten in den Tiergarten. Selbst als die allgemeine Flucht schon einsetzte, wurde minutenlang weiter scharf geschossen. Die Bilanz: 42 Tote und über 100 Verletzte. Die, wie Axel Weipert schreibt, opferreichste Demonstration, die je in Deutschland stattgefunden hat. Die Berliner Rätebewegung ist zwar gründlich erforscht worden, aber Weipert entdeckt in seiner Studie unbekannte Facetten wie den Rat geistiger Arbeiter oder die Bürger-, Frauen- und Schülerräte. Im Sommer 1919 sorgte ein großer Schülerstreik für Aufsehen. Die Auszubildenden forderten unter anderem, den Unterricht in den Abendstunden abzuschaffen, die Prügelstrafen aufzuheben und die Schülerräte als Mitbestimmungsorgane anzuerkennen. Die Konfrontation begann häufig mit einem Appell an den Direktor, sich der Diskussion zu stellen. Schneidig wie eh und je dachte der Direktor wahrscheinlich, dass die Lehrlinge durch sein bloßes Erscheinen schnellstens vom Schulhof verschwinden würden, erinnerte sich später der Vorsitzende eines Schülerrats. Die reale Situation nicht einschätzend, puterrot angelaufen vor Wut, war seine erste Reaktion, einige nahe der Tür stehende Lehrlinge zu ohrfeigen. Ein einziger Protestschrei war die erste Antwort auf diese unerhörte Provokation. Eine drohende Mauer voll aufgespeicherten Hasses und tiefster Verachtung umgab ihn. Mit schlotternden Knien und blassgrauem Gesicht entfernte er sich. Mindestens 30.000 Schüler beteiligten sich an den Protesten. Die Schulverwaltung sah sich zu Verhandlungen gezwungen und machte eine Reihe von Zugeständnissen. Der Unterricht sollte vor 6 Uhr abends stattfinden, die Prügelstrafe nur noch mit Zustimmung der Schülerräte verhängt werden. Kurzfristige Erfolge konnten aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass das Rätesystem an Attraktivität verlor. Axel Weiperts Fazit: Die Räte als reale Alternative zu Parteikommunismus und Sozialdemokratie einzustufen, erscheint daher reichlich optimistisch. Die permanente Mobilisierung, der hohe Organisationsaufwand, die politische Zersplitterung und die Mühen der Selbstverwaltung überforderten auf Dauer die Massen. An den Beharrungs- und Widerstandskräften des Systems und am eigenen Unvermögen scheiterten die Münchner Räterepublik und die Berliner Rätebewegung gleichermaßen.